Ich hab keine durchgehende PowerPoint-Präsentation, sondern ich will euch ein paar Bilder zwischendurch zeigen und ein paar Zitate, die ich vorlese, damit ihr sie dann mitbekommt, weil ich auch aus Zeitgründen ein bisschen schneller lesen werde. Ich fange mal damit an, sozusagen so ein bisschen eine rhetorische Frage in den Raum zu stellen. Wer schon mal vom Alkoholismus, Schizophrenie, Depressions- oder ADHS-Gen gelesen hat? Genau. Also die Zeitungen sind voll von solchen Meldungen, dass in dieser Art Gene gefunden, identifiziert oder entdeckt wurden. Geht man von der medialen Darstellung aus, stand das Geheimnis des Psychischen um die letzte Jahrtausendwende kurz vor der Entschlüsselung. Die Möglichkeiten der Biowissenschaften schienen bis vor kurzem noch unerschöpflich. Vereinzelt wurde bereits das Ende der Psychologie als eigenständiger Wissenschaft und ihre Ersetzung durch Genetik, Neurowissenschaften und Evolutionstheorie konstatiert. Doch die Berichterstattung, also wen es interessiert, ich habe da die Zitate auch dabei, doch die Berichterstattung zur Genomforschung hat sich geändert, das habe ich heute Morgen ja schon ein bisschen angedeutet. Die Sicherheit der alten Tage ist neuen Unsicherheiten gewichen. Mittlerweile liest man, das Schizophrenie-Gen existiert nicht und es gäbe jetzt doch kein Depressionsgen. Stattdessen heißt es, Gene lernen aus Stress, traumatische Erlebnisse im Kindesalter können das Erbgut im Gehirn verändern und wir steuern die Gene durch unseren Lebensstil. Und schließlich, die Gene sind kein Schicksal, sondern wunderbar wandelbar. Der US-amerikanische Biochemiker und Biotech-Unternehmer Craig Venter ließ sich anlässlich des 10. Jubiläums der öffentlichen Präsentation erster Sequenzteile des menschlichen Genoms vom Spiegel, das war nicht der, den ich vorgezeigt habe, sondern eine oder zwei Ausgaben vorher, mit dem Satz zitieren, wir wissen nichts. Das war der angetreten hat, ich entschlüssel das Genom als erster. Der mediale Umbruch gründet auf einem in der Genomforschung, der die konzeptionellen Grundlagen betrifft. Das Gen als monokausaler Ursache für die Eigenschaften eines Organismus ist in die Krise geraten. Das Konzept wird den beobachteten Wechselwirkungen nicht mehr gerecht. Neue Genmodelle werden diskutiert. Evelyn Fox Keller spricht schon seit mehreren Jahren davon, dass es in diesem Jahrhundert die Vorstellung vom Gen überwunden werden wird. Selbst der US-amerikanische Verhaltensgenetiker Robert Plomin hat, der die Suche nach den Genen für menschliches Verhalten vorangetrieben hat, verwendet die Bezeichnung Postgenomic Era. Der Umbruch ist Ergebnis eines enormen Wissenszuwachs in der genetischen Grundlagenforschung. Seit dem Ende des humanen Genomprojekts wird immer deutlicher, dass sich aus der Sequenz der DNA nicht direkt ihre Funktionsweise und damit ihr Verhältnis zum Phänotyp ablesen lässt. Mit der Anwendung von Gentests, computergestützten Sequenzierungsmethoden und DNA-Chips, die Genexpressionsanalysen ermöglichen, wurde deutlich, dass das zentrale genetische Dogma, was Sigrid schon erzählt hat, der Molekulargenetik, also dass DNA gleich RNA gleich Protein ist, nicht aufrechtzuerhalten ist. Das klassische Genmodell, nach dem ein Gen ein spezifischer funktioneller DNA-Abschnitt ist, der ein bestimmtes phänotypisches Merkmal prägt, gilt als widerlegt. Beim Versuch der Funktionsbestimmung einzelner Abschnitte der DNA zeigte sich, dass die Interaktion zwischen den übrigen Zellelementen, zwischen einzelnen DNA-Sequenzen der Zelloberfläche und dem unmittelbaren zellulären Umfeld für die Genexpression, also die phänotypische Wirkungsweise der DNA, von zentraler Bedeutung sind. Dadurch wird etwa erklärbar, dass Zellen mit der gleichen DNA im Körper ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Weitere Beispiele sind die Steuerung der Enzymproduktion durch Moleküle an der Zelloberfläche, Interaktionen zwischen unterschiedlichen Abschnitten der DNA oder die Produktion unterschiedlicher Enzyme auf der Grundlage des gleichen Genortes sowie frei beweglicher DNA-Moleküle, sogenannter springender DNA oder auch Retrogene, das heißt in der Zelle frei herumschwimmende RNA-Moleküle, die die DNA-Sequenz wiederum verändern, also Gene rein- oder rausschreiben. Ich will euch dazu mal ein paar Bildchen zeigen. Das ist so ein bisschen diese Idee von dem klassischen Genmodell. Da ist sozusagen das Gen noch eine Kombination aus DNA und Funktion. Ihr kennt diese Bilder im besten Fall aus dem Biologieunterricht. Hier ist sozusagen ein Beispiel, wie sich das schon ein bisschen aufgebrochen hat, auch schon seit ein paar Jahren, dass es irgendwie so einen Regulationsmechanismus gibt, der an dieser DNA oder sozusagen noch modifiziert, was jetzt von der DNA abgelesen wird oder nicht. Sonst ist nicht unterscheidbar für die Zelle oder für die DNA, ob es jetzt Enzyme für ein Neuron oder für eine Hautzelle produzieren lassen soll. Und schließlich ist das hier so eine schematische, also wirklich sehr schematische Darstellung von wie die sich springende Gene vorstellen. Also hier ist sozusagen ein Gen, das wird durch ein Enzym rausgeschnitten und an eine andere Stelle interessanterweise auch in ein anderes Gen reingesetzt. So wurde auch dieser Mechanismus entdeckt, dass auf einmal ein Gen, was in einer Generation vorher anscheinend vorhanden war, in der nächsten Generation nicht mehr vorhanden war. Und dann sich die Frage stellte, wie kommt das? Und dann haben sie festgestellt, ups, da hat sich ja irgendwie ein Stück DNA reingesetzt bei der Sequenzierung. Ja, die moderne Genetik steht also vor einem Paradox. Je mehr über die Beziehungen zwischen Genotyp und Phänotyp bekannt wird, umso undeutlicher werden sie. Die beobachtbaren oder angenommenen Abläufe werden zurzeit durch unterschiedliche Genmodelle interpretiert, die unvermittelt nebeneinander stehen. Ein Beispiel ist dieses hier. Das ist sozusagen eine schematische Darstellung des Genmodells von einigen Forschern des ENCODE, eines der Nachfolgeprojekte des Human Genom Projekts, das auf die Funktionsaufschlüsselung der DNA zielt. Die ENCODE-Forscher geben das Charakteristikum des Gens als funktionelle Einheit auf. Das Gen ist nur noch die DNA, also ne, der spezifische Abschnitt, womit de facto ein und dasselbe Gen unterschiedliche biologische Funktionen dienen kann. Ich mache es mal hier ganz kurz. Also sozusagen dieses Gen ja, hat jetzt hier jetzt in dieser schematischen Darstellung bei den funktionellen Produkten 1, 2, 3 verschiedene Produkte. Das ist wirklich so eine schematische Darstellung, die einen Modellcharakter hat. Wir haben gehört, es gibt unterschiedliche Dimensionen, wo das sozusagen mal ein bisschen eindeutiger, dann doch nur ein Produkt da vorhanden ist. Bei anderen gibt es wieder irgendwie 10 oder 12, also wieder auch Interaktionen reinspielen, ist noch unklar. Das zweite Genmodell ist entwickelt worden von Klaus Scherrer und Jürgen Joost. Der Klaus Scherrer ist vom Institut Monod und der Jürgen Joost vom MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften. Diese gehen genau den umgekehrten Schritt. Die sagen, ein Gen ist nicht mehr die DNA, sondern eher die Funktion, ne? Also für dann ein Enzym, was entsteht, ein Protein, was gebildet wird. Damit löst sich die Einheit des Gens von Funktion und DNA in eine andere Richtung auf. Genau. Der Fokus bei dieser Geschichte wird dabei gelegt auf die Regulationsmechanismen. Ihr könnt das hier sehen, das ist sozusagen, das hier soll das Gen sein. Das ist das Genom, dazu gehört die DNA, dazu gehören aber theoretisch zumindest in diesem Modell gedacht auch alle möglichen frei herumschwirrenden, irgendwie stabilen DNA- und RNA-Moleküle. Dann seht ihr hier auch interessanterweise so diese Berücksichtigung von Zeit und Ort, also dass es sozusagen eine zeitlich spezifische und örtlich spezifische Konstellation ist, die dazu führt, dass, und das ist dann entsprechend die Idee, dass nur noch das RNA-Molekül, was dann umgeschrieben wird in der Proteinbiosynthese oder was sozusagen in dieser Proteinbiosynthese diese funktionelle Rolle hat, die Aminosäuren aneinander zu reihen, dieses Gen ist quasi, das wird noch als Gen bezeichnet, alles drumherum nennen sie dann das Genom. Dazu gehört auch, das ist hier das Peripheral Memory, also dieses Gedächtnis in der Zelle und des Zellumfeldes im Hintergrund, das sozusagen auch mit beeinflusst, was überhaupt vom Genom in diese Gen-Phänotyp-Interaktion eingebracht wird. Was komplett ausgeblendet ist, natürlich alles, was hier zwischen noch passiert, ne, biologisch. So, das sind halt Versuche, diese Komplexität so ein bisschen zu greifen. Genau, ich versuche es ein bisschen abzukürzen, deswegen. In den Blick geraten sind dabei auch Umweltfaktoren wie Ernährung, Infektionen und Stress, deren Wirkung auf die Genexpression. Gleichzeitig wird mit der Genomforschung aber weiterhin die Hoffnung verbunden, die Wechselwirkungsprozesse und damit Krankheitsursachen letztlich endgültig aufklären zu können. Diese Entwicklungen in der modernen Genetik sind in der Psychologie als Wissenschaft und in der psychologischen Praxis meiner Ansicht nach bisher kaum reflektiert. Psychische Störungen gelten als genetisch, zumindest bei denjenigen, die sich auf die Suche nach den Genen gemacht haben, für zum Beispiel Schizophrenie, Depression, Angststörungen etc. Von den Entwicklungen in der modernen Genetik wird erwartet, die Krankheitsgene dann irgendwann zu finden. Auch diese größere Komplexität bedeutet nur, okay, jetzt wissen wir mehr, was wir berücksichtigen müssen, um im Endeffekt doch die zentralen Schaltstellen auffinden zu können. Damit werden enorme Hoffnungen verbunden, psychische Störungen kontrollieren oder sogar vermeiden zu können. Nicht nur durch Pränataldiagnostik, sondern auch seit neuestem durch eine Intervention in diese Regulationsmechanismen. Die psychiatrisch-genetische Forschung zielt also auf eine verbesserte Diagnostik und neue Therapiemöglichkeiten. Die Erwartungen richten sich auf eine effektivere Medikation, die Verringerung von Nebenwirkungen bei der Gabe von Psychopharmaka und die diagnostische Anwendung von Gentests, sodass Risikoträger früh erkannt und präventiv darin unterstützt werden können, riskante Verhaltensweisen zu vermeiden. Solche Hoffnungen speisen sich aus Zukunftsszenarien, wie sie im Zuge des Human-Genom-Projekts von führenden Genomforschern skizziert werden, nach denen man auf der Grundlage eines genetischen Tests das Risiko, an einer psychischen Störung zu erkranken, präzise vorhersagen könnte. Also um nochmal hier klar zu machen, ich beziehe mich jetzt primär eben auf die Dimension des Psychischen und das, was dann sozusagen in dieser Forschung als psychische Störung klassifiziert wird, was jetzt sozusagen so einzelne funktionale, physiologische, biologische Dimensionen sind. Das können wir nochmal diskutieren und wie das im Verhältnis dazu steht. Also zum Beispiel das Verhältnis von Chorea Huntington und das Wissen darüber im Verhältnis zu psychischen Störungen, wie sie historisch klassifiziert und kategorisiert wurden. Obwohl die gegenwärtige medizinische Praxis weit entfernt von solchen Vorstellungen ist, stellen solche Zukunftsszenarien, also dass man präzise vorhersagen könnte, ob jemand eine psychische Störung bekommt oder nicht, eine wirkmächtige Folie dar, an der die Erwartungen, welche Bedeutung der Genomforschung und die gentechnologischen Entwicklungen für die Praxis haben könnten, immer wieder ausgerichtet werden. Der Leiter des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Florian Hulsbe, sieht in dem Leitbild einer individualisierten Medizin, Englisch heißt das Personalized Medicine, die an der genetischen Konstitution der Einzelnen ansetzt, auch die Zukunft der Behandlung psychischer Störungen, auch wenn sein Zukunftsszenario etwas später im Jahr 2050 angesiedelt ist. Das ist sozusagen ein ewig langes Zitat. Ich will da sozusagen nur einen etwas kleineren Abschnitt draus vorlesen. Ihr könnt aber trotzdem drin rumgucken. Eine bessere Medizin wird im Jahre 2050 dieser Individualität Rechnung tragen müssen. Dabei wird die Behandlung von Erkrankungen, also die Reparaturmedizin, nur noch ein Unfall, ein Versagen der Zukunftsmedizin sein. Diese nämlich, und dies trifft in besonderem Maße für die psychischen oder seelischen Erkrankungen zu, wird es sich zur Aufgabe machen, den Menschen zeitlebens auf einem molekularbiologischen Radar zu beobachten, das in regelmäßigen Abständen das Risikopotenzial auch für die komplexesten Erkrankungen abzuschätzen hilft. Mit Hilfe eines solchen Radars erfahren wir, ob wir bereits mit einer Therapie beginnen sollen, die den Krankheitsausbruch verhindert. In seiner Perspektive sind es vor allem medikamentöse Behandlungsmaßnahmen, aber auch Psychotherapie ist natürlich in dieser Konstellation nicht ausgeschlossen. Noch ein letzter Satz. Diese Formel wird uns verraten, wie es um unsere Gesundheitserwartung steht, ob wir aktiv vor allem durch Medikamente und Nahrungsmittel nach Maß intervenieren müssen oder ob alles zum Besten steht. Wir haben jetzt gehört, welche Probleme bei Chorea Huntington solche Perspektiven und Risikoabschätzen für die Individuen auch bedeuten können. Wir können davon ausgehen, dass diese Präzision, mit der der genetische Test, also dieser 100%ige Performativität dieser DNA-Sequenz bei psychischen Störungen nie vorhanden sein wird und diese Risikoabschätzungen deshalb mit einer viel größeren Unsicherheit einhergehen. Von der individualisierten Medizin wird angenommen, dass sie das Gesundheitswesen revolutionieren wird. Eines ihrer Kernelemente ist die individuelle Risikospezifizierung auf der Grundlage genetischer Tests, um die betreffenden Personen in die Lage zu versetzen, Eigenverantwortung für die Gesundheit in Kenntnis ihres Erkrankungsrisikos zu übernehmen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Eine solche Form der Selbstoptimierung des Menschen geht nicht mehr von einer einfachen Determination psychischer Störungen durch die Gene aus. Das ist total wichtig, ne? Also es ist nicht mehr so einfach. Vielmehr wird angenommen, dass die Genexpression durch den Lebensstil mit beeinflusst wird und beeinflussbar ist deshalb auch. So wird die Suche nach den Genen fortgesetzt und zugleich auf psychiatrische Diagnosen und menschliche Verhaltensweisen ausgedehnt, für die bisher keine genetische Grundlage angenommen wurde. Selbst für die Diagnose PTSD, der konzeptionell traumatische Erlebnisse als Ursache zugrunde liegen, werden nun Gene gesucht. Posttraumatische Belastungsstörung. Grundlage hierfür ist das Konzept der genetischen Vulnerabilität, das sich aus dem von Zubin und Spring formulierten Vulnerabilitätsstressmodell, auch aus der Psychiatrie kommend, für psychische Störungen entwickelt hat. Mit diesem kann gerade die Uneindeutigkeit der Gene für die Herausbildung spezifischer Merkmale gefasst werden, ohne die Annahme einer stabilen Basis für diese aufgeben zu müssen. Die genetische Vulnerabilität fungiert dabei als eine Art Platzhalter bis zur endgültigen Aufklärung von Ursache und Wirkung bei der Entstehung einer psychischen Störung. Die Vorstellung von einer Vulnerabilität oder Disposition trägt einerseits dem Umstand Rechnung, dass der genetischen Grundlage bzw. der DNA eben nicht mehr die alleinige Krankheitswirkung zugeschrieben werden kann. Daher ist die Rede von Krankheitsursachen auch durch die Rede von Krankheitsrisiken ersetzt worden. Andererseits ermöglicht das Konzept die implizite Fortsetzung des biologischen Determinismus, da eben Vulnerabilität auch grundsätzlich als eine Eigenschaft im Individuum vorgestellt wird, also als so eine Art Trait, die zwar nicht unveränderbar, aber äußerst stabil sozusagen sich in dem Innersten befindet. Sie ist im Individuum verortet, endogen und bleibt latent bestehen bis zur Aktivierung durch einen externen Stressor. Dadurch, dass zur Vulnerabilität die entsprechenden Stressfaktoren erst hinzutreten müssen, eröffnet sich jedoch eine zusätzliche Interventionsebene, die der Umweltfaktoren. Die Auswirkungen der Gene bzw. genetischen Risikofaktoren auf den Phänotyp werden damit nicht mehr als unbeeinflussbar gefasst. Biologie ist nicht mehr Schicksal. Das Ziel der individualisierten Medizin ist entsprechend, die Gene zu beeinflussen. Die Idee ist, dass zuerst ein DNA-Test gemacht wird und dann das jeweils durch die Pharmakogenomik entwickelte passende Medikament für das individuelle genetische Profil verabreicht wird. Dadurch sollen eine höhere Wirksamkeit und geringere Nebenwirkungen erzielt werden. Hinzu kommt ein besonderer Fokus auf Prävention in der individualisierten Medizin. Das Erkrankungsrisiko soll dabei durch die Beeinflussung der nicht-genetischen Risikofaktoren präventiv gesenkt werden. Für psychische Störungen bietet sich an, die Seite der Stressfaktoren in den Mittelpunkt der Präventionsstrategien zu stellen, etwa über die Einübung stressreduzierender Verhaltensweisen. Entsprechend sehen besonders Verhaltenstherapeuten, deren Interventionen auf der unmittelbaren Verhaltensebene ansetzen, hier ein neues Praxisfeld. Ein Beispiel ist Bernhard Scholten, den ich auch hier nochmal dann zitieren möchte. Er hat aber sozusagen in einem anderen Zitat noch deutlich gemacht, dass er sagt, dass die neue Aufgabenbereiche der Verhaltenstherapie sein können, Menschen dazu zu befähigen, Verantwortung für sich und ihre Gesundheit zu übernehmen. Dazu gehören auch seiner Meinung nach die Entwicklung von psychoedukativen Programmen, die es der einzelnen Person ermöglichen, diese individuellen Handlungsspielräume zu nutzen und im eigenen Interesse zu gestalten. Solche Verhaltensprogramme können im Übrigen dann auch nicht nur für psychische Störungen, sondern natürlich auch für Krebs, Bluthochdruck, Diabetes und was auch immer an genetisch komplexen Krankheiten vorstellbar ist, angewendet werden. Eine Konsequenz dieser Veränderungen im Krankheitskonzept in den dazugehörigen Interventionskonzepten ist eine mögliche Individualisierung von Gesundheitsverantwortung und Kosten. Beispielsweise beschreibt Scholten für die Verhaltenstherapie, hier jetzt das Zitat, wenn durch eine engere Zusammenarbeit zwischen der Humangenetik und der Psychologie Gesundheitsrisiken genauer zu definieren sind und daraus gesundheitsförderliche Maßnahmen abgeleitet werden können, stellt sich die Frage, ob ein Mensch mit einem höheren genetischen Risiko zu einer bestimmten Erkrankung auch der Pflicht unterliegt, sich gesund zu erhalten. Der Humangenetiker Jörg Schmidtke hat jetzt noch sozusagen hinzugefügt, dass eine Tendenz zur Individualisierung von Risiken und zur Entsolidarisierung nicht nur denkbar, sondern zum Teil auch schon spürbar ist. Allerdings verbindet er damit die Hoffnung, dass die Kenntnis ihrer genetischen Vulnerabilität zu bestimmten Krankheiten von den Menschen in vorausschauender, angepasster Weise zur Erhaltung der Gesundheit genutzt wird. Auch da seht ihr wieder, was wir schon hatten. Diese Tendenz, genetisches Wissen ist wichtig, weil dann kann man ja damit umgehen. Ja, jetzt komme ich im engeren Kern zur Bedeutung für die psychologische Praxis oder das, was ich sozusagen versucht habe herauszunehmen. Psychologische Praktikerinnen sind nicht nur mit den widersprüchlichen Zeitungsmeldungen zu Genfunden, den ambivalenten Signalen aus der Grundlagenforschung und den Veränderungen im Krankheitskonzept konfrontiert. Hinzu kommen die Vorstellungen und Erwartungen derjenigen, die sich an sie wenden, seien es von psychischen Problemlagen selbst Betroffene oder ihre Angehörigen. Wie Thomas Lemke am Beispiel von Gesundheitsratgebern herausgearbeitet hat, ist eine stetige Veralltäglichung genetischen Wissens zu beobachten. Sie geht einher mit neuen Anforderungen an das Gesundheitshandeln der Einzelnen, nicht nur in Bezug auf Nachkommen und Familienangehörige, sondern auch und vor allem im Umgang mit den eigenen diagnostizierten genetischen Risiken wird in wachsendem Maße ein verantwortliches Verhalten eingefordert. Dies führe zu einer Pluralisierung möglicher Interventionsfelder, die über das Feld der Medizin hinausweist. Genetisches Wissen wird als Grundlage für Ernährung, Stressbewältigung und wichtige Lebensentscheidungen angepriesen. In vereinzelten Fällen sind Praktikerinnen bereits mit den psychischen Folgen von Gendiagnostik beschäftigt. Schon seit längerem wird Betroffenen geraten, vor und nach einem Gentest psychosoziale Beratung in Anspruch zu nehmen. Und es wurden entsprechende Beratungskonzepte entwickelt, wie etwa für Chorea Huntington oder auch im Kontext pränataler Diagnostik. Also hier tut sich wirklich ein neues Arbeitsfeld auch von Psychologinnen und Psychologen auf. Ne? Vor diesem Hintergrund könnten Betroffene und Angehörige immer häufiger erwarten, dass psychologische Praktikerinnen über die vorhandenen Gentests oder auch die genetischen Grundlagen psychischer Störungen sowie zur Verfügung stehender therapeutischer Möglichkeiten informiert sind. Solche Erwartungen können auf Seiten der Praktikerin potenziell zu Verunsicherung führen, so zumindest meine Annahme, so etwa wenn ihnen das Fachwissen fehlt, um die Entwicklung einschätzen zu können. Welche Veränderungen sind bereits in der Praxis zu beobachten? Welche weiteren Entwicklungen sind zu erwarten? Mit welchen Fragen sind Praktikerinnen von Seiten der betroffenen Angehörigen konfrontiert und wie beantworten sie diese? Und schließlich, wie wird sich Ihrer Meinung nach Ihr Praxisfeld in Zukunft verändern angesichts der Entwicklung in der modernen Genetik? Zu diesen Fragen habe ich eine Art kleine explorative Expertenbefragung durchgeführt. Ich habe 10 Personen aus den unterschiedlichen Bereichen psychologischer und psychiatrischer Forschung und Praxis zu ihren Einschätzungen der Relevanz von Genetik und gentechnologischer Entwicklung für die psychosoziale Praxis zu potenziellen Problemfeldern im Zusammenhang mit einem Bezug auf die Gene sowie zu Anforderungen an Weiterbildung befragt. Die Arbeitsfelder der Expertin reichten von Drogenberatung, Familienhilfe, betreuten Wohnen für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, Strafvollzug, systemische Familientherapie in privater Praxis, Psychosomatik bis hin zu Psychiatrie, ambulant und stationär mit Schwerpunkten Schizophrenie, Depression, Angststörung. Die Forschungstätigkeiten, die Leute verfolgt haben, nebenbei, viele waren Forschende und Praktiker, das hat mich besonders interessiert, waren Bereiche wie Schizophrenie, Depression, Angststörung, Entwicklungsstörung bei Jugendlichen und Alzheimer. So. Die Ergebnisse. warte, das war jetzt zurück, genau. Eine Sache könnte man sagen, ist sowas wie die Zurückweisung einer unmittelbaren Funktion von Genetik und genetischen Tests in der psychologischen, psychiatrischen Praxis. Das fand ich extrem interessantes Ergebnis. Also eben haben wir ja diese Zukunftsvision gehört, wo gesagt wird, das wird so zentral werden. Und sozusagen aus der Sicht der betroffenen Forschenden so in dieser Zwischenposition haben dann doch einige deutlich gemacht, das sind jetzt sozusagen einzelne Personen, wie die Expertenbefragung ergeben hat, wird eine besondere Bedeutung zurückgewiesen. Biologie ist Schicksal. Der klassische genetische Determinismus ist eben gerade keine handlungsleitende Prämisse in der psychosozialen Praxis, zumindest nicht, soweit mir das begegnet ist. Wird es auch geben, so, ne, würde ich nie ausschleichen. Aber bei den Leuten, die sich selbst als informiert in Bezug auf Genetik betrachtet haben, auf keinen Fall. Auch wird die Durchführung von Gentests mehrheitlich abgelehnt. Dies nicht, weil eine Beteiligung genetischer Faktoren an psychischen Störungen ausgeschlossen ist, auch das fand ich relativ interessant, sondern vielmehr, weil Gentests nach Ansicht der Befragten voraussichtlich keine oder nur wenig Aussagekraft für die Behandlung haben werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Einfluss der genetischen Faktoren zu gering und zu uneindeutig bestimmbar sei, dass Gentests nicht zum Ausprägungsgrad der Störung aussagen können und vor allem und auch können werden und vor allem, dass sich ihre Praxis, selbst wenn es möglich werde, die genetischen Faktoren zu bestimmen, im Wesentlichen nicht ändern wird. Also Ausprägungsgrad ist unklar, Aussagekraft ist unklar, weil Einfluss zu gering und eben die Frage, ob sich ihre Praxis wirklich ändert, da gehen sie davon aus, das natürlich nicht. Ihr habt die beiden Zitate, ich würde die jetzt nicht vorlesen, könnt ihr ja selber lesen. Hoffnung und Zweifel in Bezug auf Psychopharmakogenomik, das wäre sozusagen der nächste Punkt. Wir können gerne in der Diskussion zu den Zitaten auch zurückkommen. Von einzelnen Experten werden durchaus praxisrelevante Ergebnisse der Pharmakogenomik erwartet, wie zum Beispiel neue Gruppen von Psychopharmaka, allerdings nicht für die nahe Zukunft. Andere sind hier sogar noch skeptischer. Also selbst jemand, das ist sozusagen aus dem Bereich der Psychiatrie, beide Zitate, selbst die, die nah an einer medikamentösen Behandlung dran sind, sagen, naja, kann schon sein, wäre schön, ne, irgendwie, wenn es da sozusagen objektivere Entscheidbarkeit gibt, das finde ich auch nochmal ein interessanter Widerspruch, sozusagen diese Versuch einer objektiveren Bestimmbarkeit, um auch die eigenen Interventionsmöglichkeiten zu verbessern. Und dann aber wiederum die Einschätzung, nein, das ist viel zu komplex. Keine Auswahl, also sozusagen der nächste Punkt ist, dass ich sagen würde, dass es eben keine Ausweitung des, wie man sagen würde, mit dem Genboom biologisch-medizinischen Krankheitsbegriffs gab, sondern aufgrund dieses Umbruchs in der Genetik stattdessen auch in der psychosozialen Praxis eher das biopsychosoziale Modell psychischer Störung dominant geworden ist. Das ist auch in der Psychiatrie meiner Ansicht nach der Fall und ich finde, das ist schon auch eine bemerkenswerte Entwicklung. Die Relativierung der Genetik drückt sich auch im Krankheitsbegriff aus. Folgt man den Experten, findet sich in der psychosozialen Praxis grundsätzlich ein breites Spektrum von Krankheitsmodellen, immer noch, bis zur vollständigen Zurückweisung auch des Krankheitsbegriffs. Das darf man auch nicht vergessen, für die Beschreibung psychischer Probleme oder Krisensituationen. Da fand ich interessant, das ist eher im psychologischen Bereich der Fall. Das biologisch-medizinische Modell psychischer Störung scheint dabei auch in der Praxis immer weiter durch das biopsychosoziale Modell ersetzt zu werden. Keiner der Befragten hat das biologisch-medizinische Modell als Bezugspunkt für sich oder seine Kolleginnen angegeben. Für die psychosoziale Praxis ist daher nicht einfach eine Stärkung des biologisch-medizinischen Krankheitsmodells aufgrund der Entwicklung in der Genomforschung zu konstatieren, wie es eben so ein genetischer Determinismus im Rahmen des Humangenomprojekts nahegelegt hätte und auch der mediale Hype der Genforschung uns immer wieder wissen lässt. Wie gesagt, vielmehr würde ich sagen, dass es sozusagen eher auch zu so einer Aufwertung dieses psychosozialen Elements im Krankheitsmodell gekommen ist. Hier nochmal so ein bisschen zwei Zitate, die nochmal zeigen, wie unterschiedlich diese Krankheitsmodelle sind. Also sozusagen die Differenzen gehen von so einem, wie ich sagen würde, eher additiven Vulnerabilitätsstressmodell mit so einem Schwellenwertkonzept bis hin zu so wirklich so einem Versuch, so einer Vermittlung zu denken, dieser verschiedenen Faktoren. Ich würde schon, also diese Unterschiedlichkeit ist auch so ein bisschen ein Forschungsresiderat. Ich habe ganz bewusst natürlich Leute mit konträren Positionen auch befragt, fand aber interessant, dass eben auch wirklich bei denen, wo ich gedacht hätte, da ist so ein medizinisches Modell sehr naheliegend, diese psychosoziale Dimension immer eine Rolle gespielt hat, ganz zentral. Ich mache es jetzt nochmal hier ein bisschen. Der nächste Punkt, was ich auch gefragt habe, das war ja auch in dieser Literatur so ein bisschen angedeutet, diese Perspektive, heißt das jetzt, dass wir in die Verantwortung geraten, unsere Gene zu managen? Und es ist nicht so, dass diese Individualisierung und Biologisierungstendenzen, die ich in diesen Vulnerabilitätsstressmodellen verorten würde, also Vulnerabilität ermöglicht eben diese nach wie vor endogene Verortung von irgendwas Genetischem und dann kommt dieser Stress hinzu und sozusagen wir müssen individuell dann mit unserem, was wir haben, haushalten und umgehen und uns entsprechend verhalten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das blind in der Praxis durchschlägt. Die Entwicklung präventiver Maßnahmen im Sinne eines Genmanagements werden zwar von einzelnen Experten, das ist hier so ein Beispiel, als durchaus mögliches Zukunftsszenario benannt. Von anderen werden sie aber als nicht praktikabel, dazu kostenintensiv oder einfach unrealistisch angesehen. Auch weil die genetische Diagnostik nicht präzise genug sei in ihren Vorhersagen. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, ne, die Annahme, genetische Tests sozusagen bringen nichts für die psychosoziale, psychiatrische, psychologische Praxis. Also psychosozial benutze ich in diesem Fall zufällig für das Übergreifende, könnte man auch andersrum denken. Sozusagen für psychologische und psychiatrische Praxis, dass das irgendwie nicht im Zentrum steht, weil zu ungenau, zu geringer Einfluss des Genetischen oder eben auch diese Ausprägungsgrade sind nicht erkennbar daraus. Die Vorstellung einer präventiven Intervention zur Psychotherapie, zum Beispiel für Familienangehörige von Betroffenen oder Medikation, darunter zum Beispiel auch Gabe von Vitaminen und anderen Nährstoffen im Sinne eines Genmanagements, ist aber durchaus präsent in der psychosozialen Praxis. Zusätzlich zu dem, das ist ja sozusagen dieses, wir versuchen schon die Kinder in den Familien zu erfassen, weil die potenziell ein Risiko haben. Das ist ja die Vorstellung, es gab noch eine andere Vorstellung, dass man eben Leute, wo man das weiß, dass es ein Risiko gibt, frühzeitig mit besonderen Vitamincocktails versorgt und dann die neurodegenerative Degeneration dadurch ausgleichen kann. Auch da finde ich wieder eben total interessant, diese Präformation aufgrund der genetischen Basis ist aufgelöst und sozusagen diese Idee einer Intervention scheint ziemlich, also gerade für Leute in der psychosozialen Praxis, ein ziemlich attraktives Modell zu sein. Meine These wäre da, dass es auch daran liegt, weil die Interventionsebene von Psychologinnen und eben auch in vielen Fällen von Psychiaterinnen genau an dieser Stelle ansetzt. Sie haben Leute, mit denen sie Probleme haben, mit denen sie konfrontiert sind und sozusagen sie müssen mit denen irgendwas machen und eine genetische Veränderung im Vorhinein, also sozusagen um das zu ändern, ist gar nicht mehr die Option. Also das sozusagen das eine Dimension ist. Es gab aber auch die Vorstellung, dass psychiatrische Expertise abgewertet werden kann. Das ist sozusagen ein bisschen die Gegenentwicklung. Also jetzt eben hatte ich ja so ein bisschen die Aufwertung psychosozialer Praxis in den Konzepten. Trotz der Relativierung, ne, gab es eben diese vereinzelten Äußerungen. Das war jetzt wirklich auch nur eine Person, die gesagt hat, naja, es könnte so ein Druck ausstehen, dass die Leute, die zu mir kommen, gar nicht mehr meinen Rat ausreichend finden und zur genetischen Beratung gehen. Und dass dann sozusagen dass eine Eigendynamik entsteht, wo er sagen würde, seine Expertise an dieser Stelle wäre aufgelöst oder relativiert demgegenüber. Genau, das andere ist eben die Möglichkeit einer Art neuen Form von Diskriminierung. Das fand ich auch ganz interessant, dass eben Bedenken bestehen, eine Verschärfung von Diskriminierung durch Genomforschung eintritt. Die größte Gefahr wird von den Befragten allerdings nicht im Bereich der institutionellen Diskriminierung betrachtet, also zum Beispiel Versicherungen im Alltag oder so, da hoffen die alle auf den Gesetzgeber und sind da ganz beruhigt, sondern gerade in der Alltagsdiskriminierung. Aufgrund fehlender Gentests für psychische Störungen ist jedoch davon auszugehen, dass genetische Diskriminierung eher eine geringe Bedeutung in der psychosozialen Praxis beibehalten wird. Für die Betroffenen wird die allgemeine Stigmatisierung psychischer Störungen, mit der sie in den unterschiedlichen Lebensbereichen bereits konfrontiert sind, meiner Ansicht nach aber voraussichtlich auch in Zukunft im Vordergrund stehen. Das ist, finde ich, auch in einem Interview, das habe ich jetzt nicht drin, total schön deutlich geworden, wo derjenige erzählt hat, dass sozusagen in so einer Konfrontation, naja, die Leute, wenn sie eine chronisch-psychische Belastung haben, potenziell eh schon permanent diskriminiert, ausgeschlossen und runtergemacht werden, weil sie so sind, wie sie sein sollen. Und das ist sozusagen die Frage, ob das nun genetisch ist oder nicht, dahinter in den Hintergrund tritt. Das ist vielleicht für einzelne alltagsdiskriminierende Sachen nochmal verstärkend, aber sozusagen das Zentrale wird eh immer auf dieser Geschichte, die wir alle mit Psychiatrie und was auch immer verbinden, schon liegen. Die Frage ist also, ob sich da sozusagen sowas verschärft. Ich finde das extrem offen. Trotzdem gibt es Erwartungen, also auch das ist geäußert worden von Betroffenen und deren Angehörigen, dass psychologische Praktikerinnen eben über Genetik Bescheid wissen. Ne? Jemand sagt, naja, die Leute werden kommen und sie fragen. So, da stellt sich so ein bisschen die Frage, was heißt das jetzt für uns Psychologinnen? Und dann fand ich auch nochmal total spannend, dass in einzelnen Praxisfeldern gerade der Bezug auf die Gene von den Betroffenen bzw. Angehörigen kommt. Ne? Die Funktion, die das dabei hat, ist sozusagen durch Gene oder Veranlagung oder wie auch immer das in der alltagssprachlichen Kommunikation ausgedrückt wird, problematisches Verhalten zu erklären und tendenziell auch zu rechtfertigen. Ein solcher Bezug auf die genetische Ebene in der Variante Biologie ist Schicksal, verstellt aus Sicht der Praktikerin wiederum aber genau gerade die Möglichkeit psychosozialer Intervention. Schon weil die Praktikerinnen darauf zielen, Veränderungen zu initiieren oder zu unterstützen, erleben sie solche Sichtweisen der Betroffenen oder Angehörigen als problematisch und weisen sie zurück. Die Praktikerinnen betonen demgegenüber die Veränderbarkeit des psychischen Zustands oder des problematischen Verhaltens. Diese Vorgehensweise lässt sich als allgemein verbreitete Schiene, würde ich jetzt mal sagen, in der psychosozialen Praxis charakterisieren. Je nach professionellem Handlungsebene und institutionellem Kontext stehen dabei medikamentöse, psychotherapeutische oder situationsbezogene Interventionen im Zentrum, jedoch mit zunächst erstmal gleichem Anspruch auf Veränderbarkeit der Situation. Teilweise ist diese Veränderbarkeit mit der Vorstellung verbunden, dass die Einzelnen die Verantwortung für die Krankheit oder auch für die problematische Situation, an deren Aufrechterhaltung sie beteiligt sind, mit wieder zu übernehmen haben. Das ist hier so ein Beispiel. Das lese ich jetzt mal vor. Ich halte Ihnen meistens diese Art Ansprache, das ist relativ zu Beginn des therapeutischen Prozesses, auch weil einige von Ihnen sehr vereinfachende Darstellungen lesen. Texte aus dem Internet über das chemische Gleichgewicht bei Depressionen zum Beispiel und auch, weil ich möchte, dass Sie ein Stück weit die Verantwortung für die Krankheit übernehmen. Ich erkläre Ihnen, dass das sehr ähnlich zu Diabetes ist. Diabetes ist zum Teil genetisch und zum Teil durch die Umwelt bedingt und es gibt Medikamente, weil man muss die Verantwortung dafür übernehmen, das zu managen. Diese Verantwortungsargumentation ist dabei durchaus ambivalent. Einerseits kann die Wiedergewinnung von Einfluss auf die problematisch gewordene Lebenssituation, die mit dem Rekurs auf Verantwortung angesprochen ist, da vermittelt mit einer möglichen Verbesserung ihrer Situation gerade im Interesse der Betroffenen sein. Ne? Also statt dieses, ich kann nichts ändern, sozusagen der Versuch nochmal, die Leute auch als Handelnde darin zurückzuholen. Andererseits besteht die Gefahr, dass es im Zuge dessen zu einer Individualisierung der Problemlagen kommt, bei der dann eine ausbleibende Verbesserung der mangelnden, bei einer ausbleibenden Besserung wird dann die mangelnde Verantwortungsübernahme durch die Betroffenen und damit letztlich ein sich Einrichten der Einzelnen in der Krankheit wiederum als Rechtfertigungsstrategie für die Praktikerin, warum das nicht sozusagen sich was ändert, als eine mögliche Begründung heranziehbar. Hier könnte dann auch eine Individualisierung von Gesundheitsverantwortung und Kosten ansetzen. Eine andere Variante, die Veränderbarkeit zu betonen, ist der Vergleich mit körperlichen Erkrankungen und daran angeknüpften Möglichkeit, durch Medikation zu intervenieren. Fand ich auch nochmal ganz interessant. Mir ist diese Reaktion von Patienten nie begegnet, wenn ich erklärt habe, dass das Störungen des Gehirns sind, so wie man, also das sozusagen das an den Genen liegen wird. Ne? Das ist jetzt auch nochmal ganz interessant. Diese Person sagt, dieses Problem habe ich nicht. Ich erkläre den Leuten von vornherein, dass das eben Störungen des Herz-Kreislauf-Systems sind oder des Atemsystems oder des Muskel- und Knochensystems oder des Zentralnervensystems und dass es genauso ist mit psychischen Störungen und dass sie deshalb eine effektive Behandlungsstrategie haben, die, wenn sie das dann akzeptieren, irgendwie ihren Zustand ändern lässt. Das ist sozusagen eine andere Strategie, von vornherein gar nicht diesen Bezug auf so eine biologische Grundlage zu stark werden zu lassen, ohne eine biologische Grundlage der Störung in diesem Fall aufzugeben. Im Gegenteil, die ist ja ist sozusagen durch den Vergleich sehr nah an dieser körperlichen Erkrankungskonzeption. Aber auch der Verweis auf Medikation ist ambivalent. In der Zurückweisung des Bezugs auf die Gene, Medikation kann durchaus, da sie auf der biologischen Ebene ansetzt, Veränderungen bewirken, einen einfachen genetischen Determinismus in Frage stellen, eine weitergefasste biologische Determination jedoch nicht. Selbst wenn die Praktikerin die Intervention durch Medikation lediglich als Symptombekämpfung betrachten, die nicht die Ursachen selbst tangieren, kann dies für die Betroffenen potenziell zusammenfallen, die Bekämpfung der Symptome mit einer Bekämpfung der Ursachen von ihnen gleichgesetzt und damit der Bezug auf die Gene weiter verstärkt werden. Ich habe jetzt noch eine letzte Variante, das ist die Betonung der Veränderbarkeit durch Aufzeigen von alternativen Handlungsmöglichkeiten, wie ich das nennen würde. Eine weitere Variante, ne, ist eben sozusagen in der Situation herauszuarbeiten, was sind sozusagen verschiedene Interventionsstrategien und Einflussnahmen, in denen sich die Person erfolgreich und bewusst anders verhalten können. Dadurch lässt sich der Bezug auf die Gene für die unmittelbar problematische Situation auflösen. Diese Vorgehensweise ist jedoch daran gebunden, dass eine Veränderung der problematischen Situation für die Betroffenen auch real erfahrbar oder zumindest antizipierbar wird. Sonst ist sozusagen auch da wieder natürlich die Frage, kann ich diese Vorstellung vom Gen oder Genetischen auflösen? Genau, damit wir noch diskutieren können, würde ich jetzt hier einfach aufhören, meine abschließende Bemerkung lassen und ihr könnt ja Nachfragen stellen, dann kann ich das da einfließen lassen. Ja. Ja. Ich habe etwas gesagt, was ich meine Frage, wenn in diesem Vulnerabilitätsmodell, in dem es um das ganze Modell quasi die Lücke der Vulnerabilität behauptet wird, daher man weiß mittlerweile, oder man kann keine Ursachen, also direkte genetische Determinationsverhältnisse nachweisen, sondern man behauptet Risikofaktoren, wäre jetzt der nächste Punkt, um auch kritisch weiter nachzugehen, so, ja, was hat es denn eigentlich mit diesen Risikofaktoren auf sich? Bestimmten Störungen der Nachhinein zur Familie oder Zwillingsstudien herangezogen, mit Adoptionsstudien dazu, oder man behauptet pränatale Verletzungen im Zuge der Schwangerschaft oder so. Aber ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, es lohnt sich doch bestimmt auch erstmal einen Blick auf diese Studien zu legen, um zu gucken, was wird die Risikofaktoren sein. Also ist da überhaupt auch noch was dran? Oder ist es auch nur Teil von Moment? Aber es ist halt so die Statistik durchgekaut, dass man halt eigentlich gar nichts anfangen kann. Es ist ja so allgemein, Vulnerabilität zu behaupten, genau wie Risikofaktoren zu behaupten, das ist ja individuell, finde ich, überhaupt nichts aussagt. Aber genau. Das habe ich auch ein bisschen in meiner Arbeit gemacht. Das würde ich sagen, ist so eine Methodenkritik der Methoden der psychiatrischen Genetik, wo das anzusetzen ist. Da gehören natürlich diese ganzen Fragen, also fängt an dabei, was wird eigentlich erfasst, wie wird das erfasst, was dann mit irgendwelchen DNA oder genetischen Dimensionen korreliert wird, damit diese potenziellen Risikofaktoren bestimmbar werden. Ne? Also da können wir schon diskutieren, ob irgendwelche psychodiagnostischen Interviews da sinnvoll sind oder nicht. Ne? Da fängt schon an und was da eigentlich überhaupt an Subjektivität und Erfahrung noch drin bleibt. So, das ist eine Methodenkritik. Dann klar, die ganz klassischen Geschichten, Zwillingsstudien, Adoptionsstudien, auch Familienstudien, die sehr häufig immer noch herangezogen werden, was ich erstaunlich finde. Wie kann man da überhaupt Genetik und Umwelt unterscheiden und welche methodischen Probleme gibt es da drin? Da gibt es viele nette Bücher dazu. Dann finde ich, ist eine neue Geschichte, das sind ja diese eher dann Studien, die auch versuchen, DNA-Sequenzen mit zu berücksichtigen, Gentests zu korrelieren. Das sind dann eher so Kopplungs- und Assoziationsstudien. Ich würde das jetzt hier nicht ausführen, aber auch da stellt sich natürlich die Frage, was heißt eigentlich diese Korrelation, die da hergestellt wird, ist das schon eine Kausalzusammenhang, ist das eine zufällige Korrelation, hat die irgendwie eine materielle Basis oder nicht. Interessant ist, dass die Korrelationswerte sehr, sehr gering sind. Die haben irgendwann auch diskutiert, ob sie diese Signifikanzwerte explizit runtersetzen, damit sie überhaupt, also sie hatten mal relativ hohe Werte angesetzt und die dann ein Stück runtergesetzt, damit sie für genetisch komplexe Erkrankungen, damit sie überhaupt rechtfertigen können, dass das jetzt eine erfolgreiche, also relevante Signifikanz ist, die einen Befund rechtfertigt, dass da möglicherweise diese DNA-Sequenz involviert ist. Und dann gibt es natürlich auch nochmal eine ganz andere Ebene, nämlich ich würde sagen, dass sie alle sich auf dieses Konzept der genetischen Vulnerabilität beziehen, aber in der Regel diese komplexen Genmodelle, die letzten beiden, die ich jetzt vorgestellt habe, zum Beispiel gar nicht erfüllen. Also sie gehen alle noch von einer eindeutigen unidirektionalen Genwirkung aus, wo die DNA eine klare Wirksamkeit, die auch statistisch sich auswirkt, im Psychischen überhaupt hat. So. Und das ist sozusagen auch schon nach dieser neueren Vorstellung, naja, dass sozusagen eigentlich erst Stress eine Veränderung induziert, sozusagen schon ein bisschen prekär. Auch da, ne, dann gibt es diese Schwellenwerttheorien, wo dann der Schwellenwert messbar ist und dann bei den Fällen, aber auch da wäre es ja so, wenn dieser Schwellenwert gar nicht erreicht wird durch Stressinduktion, dann ist sozusagen die Korrelation, die ich mit dem Bereich gefunden habe, total ungeklärt, ob das in irgendeiner Form sozusagen da auch einen Kausalzusammenhang ergibt. Ne, weil es Leute gibt, die haben das und haben das nicht und haben aber die gleiche DNA-Sequenz und wie kann ich das überhaupt noch unterscheiden. Also da kann man im Einzelnen bei den einzelnen Studien genau gucken. Ich finde, ein Bereich, wo man solche Kausalitäten schon zurückführen kann, ist sozusagen so wirklich auf die Zelle reduzierte Genexpressionsanalysen, so, wo man ein bisschen näher, also je kleiner das System ist, umso näher kannst du versuchen, auch wirklich die Teile in dem System zurückzuführen. Ich würde aber mich Sigrid anschließen, dass in dieser Problem der das systemisch zu denken auch immer bedeutet, wenn ich einen Punkt ändere, weiß ich überhaupt gar nicht, wie die Reaktionen und Wechselwirkungen auf diesen verschiedenen Ebenen sind. Ein anderes Modell ist das Tiermodell, was sehr beliebt ist, um da Kausalitätsketten aufzuweisen. Auch da gilt auch dieser Einwand für die molekulargenetische Ebene, aber vielleicht kann man so ein bisschen mehr andere physiologische und biochemische Ebenen, die zumindest beteiligt sind, dabei rausfinden. Ja, Methodenkritik ist wichtig, aber betrifft nicht ganz den Bereich. Ich habe dich zuerst, dann du, dann Nicola, dann hier und du hattest dich gemeldet. Ja. Ich habe nur zwei ganz kurze Fragen. Das waren jetzt aber nicht Psychiater und Psychologen. Nee, Psychiater und Psychologen. Genau, schon die Mischung. Genau. Und dann noch zweite Frage. Warst du dann investiert oder hast du die ehrliche Antwort darauf zu dem, du anonymisiert? Ja. Ich habe die Relevanz für die Praxis noch nicht so viel gedacht, glaube ich. Ja. Weil irgendwie einerseits, was du am Anfang dargestellt hast, diese neuen Erkenntnisse in der Genetik, das ist ja erstmal für die Medizin super, oder? Also ich meine, dann, auch wenn man jetzt nicht gleich diese Utopie da haben muss mit ständiger Überwachung, aber ich finde es ja auch toll, dass die Medizin mir die Informationen bringt, wenn ich rauche, erhöhe ich mein Krebsrisiko. Was ja mal einigermaßen handfest ist, so ist ja eine Information, die für mich nicht ganz irrelevant ist, dass ich dafür brauche. So. Und wie ich dann meinen Bauch weiter gestalte, dass ich das jetzt schon wissen, dass es dafür Erkenntnisse gibt. Und so stelle ich mir eben auch vor, wenn die dann da eben eine tolle Korrelation hinkriegen, ist das ja zumindest ein Fakt, zu dem ich mich verhalten kann. Und wie sehr ich das dann will, ob ich mich dann durchchecken lassen will, permanent ist dann meine Entscheidung. Und natürlich als auch wieder gesellschaftliche Ebene und so, aber gut, das ist Medizin. Bei der Psychologie war das ja schon immer Quatsch. Also da war es ja irgendwie diese Korrelation, die die da gemacht haben. Du hast selber gesagt, die mussten da die Signifikanzniveaus irgendwie krass runtersetzen. Und man sieht da, weiß ich noch, weiter hinten zum Virchow-Krankenhaus, wo dann irgendwie Kinderpsychiatrie gemacht wurde und dann eben auch immer gesagt wurde, bei jeder Störung, in den Lehrbüchern steht es ja auch so, dass es 20% genetisch, 80% sozial und in anderen eben andersrum und so. Und das war ja schon immer Quatsch, weil es ja einfach eben so ums Psychische geht und das ja ein völlig anderer Bereich ist als in Medizin. So mein Körper ist halt irgendwie mein Körper, so der vielleicht ein bisschen durch mich als Subjekt auch natürlich verändert wird und so weiter, aber so ist ja längst nicht so, also ist ja irgendwie auch am Körper, der auch Penicillin anspringt und so ein Kram. Aber so, wenn es jetzt ums Objekt geht und ums Psychische geht, dann war ja eben dieses Genetik-Ding, ob es jetzt starr ist oder ob es weicher ist, damit, dass dann da doch irgendwie die Gene rumspringen oder so, ist doch eigentlich relativ irrelevant. Dafür, dass es ein Quatsch ist, zu sagen, das ist 20% Genetik oder so. Weil es ja eben tatsächlich einfach ein Zusammenspiel ist, was ich nicht trennen kann, was auch nicht groß Sinn macht zu trennen, sondern halt eben so. Der Punkt war ja so ein bisschen sozusagen aus wissenschaftspolitischen Debatten, wie der Hohlspiel oder so, wird ja eine stärkere Bedeutung auch prognostiziert. Ne? Sie sagen ja, irgendwann werden wir das diese Vorsagen treffen können und dann können wir auch mit der Medikation entsprechend da reingehen. Was ich eben auch erstaunlich finde, ist genauso wie du das sagst, dass die Praktikerin selbst, gerade weil sie auf einer ganz anderen Ebene ansitzen und sowieso auch aus, also auch finde ich aus einer psychologischen Tradition, eine ganz andere Perspektive häufig auf diese Entwicklung auch. Eine Person meinte, auch weil sie mit den wirklichen Problemen vor Ort mit den Leuten konfrontiert sind und irgendwie deren Familiengeschichte mitkriegen, dass das zum Beispiel auch so ein Punkt ist, dass so eine biologische Interpretation eher in den Hintergrund tritt. Das war auch eine Person, die in der Psychiatrie tätig ist. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Also ich hatte mal gedacht, vielleicht gibt es da so eine klare Trennung zwischen Psychiatrie und Psychologie, aber auch da scheint sich was aufzulösen. Das Problem ist aber, dass natürlich, weil ich meinte, dass so in so einem Alltagsverständnis das sehr präsent ist und damit quasi mit dieser Präsenz diese Bedeutung sich indirekt reinschleicht, nämlich eben, dass in bestimmten Praxisfeldern die Leute mit den Erwartungen kommen, dass man jetzt den Gentest machen kann und das endgültig klären kann. Die Frage irgendwie, was bedeutet das für meine Kinder, ist eine der häufigst gestelltesten Fragen im Kontext von Genetik, was sozusagen Leute aus diesen Beratungskontexten berichtet haben. Das mag auch in der psychosozialen Praxis nicht für alle Bereiche sein, da mag es auch unterschiedliche Entwicklungen geben, das fand ich auch so ein bisschen deutlich, aber in bestimmten, also je näher du an diesen klassischen psychischen Störungen dran bist, also wie Schizophrenie, Depression und so weiter, erscheint das irgendwie schon auch ein zentrales Thema zu sein, gerade auch für die Betroffenen und Angehörige. Genau. Und die andere Sache ist, was ich total interessant finde, ich würde sagen, dass es sich auch nochmal auf einer anderen Ebene eine Bedeutung für die psychologische Praxis erhält, nämlich eine Aufwertung, was ich vorhin schon meinte. Es werden auf einmal Beratungskonzepte, dadurch, dass jetzt in der Genetik dieser Umbruch stattfindet und dass psychodynamische, traumatische Erlebnisse, Stress und so weiter eine Rolle spielt für die Genexpression, taucht in einer anderen Ebene die Psychologie wieder auf, auch als Wissenschaft, die sich sofort wieder hinstellt und sagt, wir bieten jetzt euch die Konzepte, die Beratungskonzepte, auch die wissenschaftlichen Konzepte, das hatte ich heute Morgen ja so ein bisschen angedeutet, aber in diesem Fall auch die Praxiskonzepte, wie man dann sozusagen mit den Leuten umgehen kann, präventiv, aber auch im Nachhinein. Und das finde ich auch nochmal eine ganz interessante Entwicklung, die sich da ergibt und wo dann die Frage ist, was bedeutet das für eine Psychologie und eine psychologische Praxis jetzt, wie wir sie uns vorstellen, wie verhalten wir uns da drin, wie beziehen wir uns auf so genetisches Wissen oder das Wissen auch über Genetik, also da fängt das dann sozusagen auch eine zentrale Bedeutung an, sozusagen in dem eigenen Wissensschatz, in den eigenen Argumentationsstrategien, deshalb auch diese Vorstellung von diesen verschiedenen Argumentationsstrategien, die die dann haben, um diese Veränderbarkeit trotzdem hochzuhalten, ne? Welches Krankheitsmodell sie auch haben. Nico? Ja, ich habe mir kannst du ganz kurz mal vorab sagen, wer dieser Holzkohl ist, dessen Zitat du da an die Wand geworfen hast? Du hattest das gesagt, aber nicht separat. Wer dieser Holzkohl ist? Oder? Holzkohl, der ist Direktor vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Aha, weil mein Punkt ist vor allem, ich habe eine Anmerkung und eine Frage, die ist sehr interessant. Also ist denn dieses Konzept der individualisierten Medizin oder man kann ja auch sagen, maßgeschneiderte Prävention ist schon relativ alt. Ich erinnere mich an 1998 Collins Veröffentlichungen in einschlägigen Medizinzeitschriften für die Körpermedizin, auch Szenarien, wir werden eine maßgeschneiderte Prävention machen, wir werden Gentests machen und dann können wir entsprechend, wie die, von deren Ergebnis dann eben Beratungen durchführen, vorausgelegt und du musst mehr Sport machen und keine Ahnung, und du musst weniger Stress haben. Und der hatte in seinem Szenario drin, deswegen fand ich das so spannend, 2010 werden all diese Gentests bekannt sein und durchführbar sein. Wir haben ja nun 2010 nichts ist und es ist auch nicht gedeckt, nach dem, was du gesagt hast, durch die genetische Grundlagenforschung. Meine erste Frage, wie repräsentativ oder wie tief dringt denn dieses oder wie präsent ist dieses Konzept, das ja relativ alt ist und bislang nicht umgesetzt werden konnte, in der derzeitigen professionellen oder wissenschaftlichen Diskussion im Bereich Psychologie, Psychiatrie. Und noch eine Anmerkung dazu, seinerzeit war das schon so, dass innerhalb der Mainstream-Genetik die Genetiker selbst gesagt haben, es ist ja gar nicht gedeckt, denn wir wissen ja, dass wir solche Ausnahmen wie diese seltenen Erkrankungen, die Corona-Krankheit oder Mikrobiologie oder wie auch immer, wenn man davon absehen, das ist ja ein Sonderfall in der Genetik, diese monogenetischen Erkrankungen. Dann wissen wir, das wussten wir auch schon vor der Ära der Genomforschung, dass irgendwie ganz viele, wenn überhaupt, verschiedene, wenn überhaupt, Gene dazu beitragen zum Krankheitsrisiko, irgendwie in Interaktion mit Umweltfaktoren. So, und wenn ich jetzt ein genetisches Risiko erstellen möchte, aufgrund dessen ich meinen Lebensstil ändern will, dann muss ich ja mindestens mal all diese Gene kennen, die da irgendwie hypothetisch dazu beitragen und zusätzlich noch meinen Lebensstil in anderen Bereichen. Sagen wir, es geht um Stress, dann muss ich zugleich wissen, wie ernähre ich mich, welche Medikamente nehme ich und weiß der Teufel was noch. Das heißt also, ich müsste ja, wenn das alles so funktioniert, so ein Risikoprofil erstellen. Dann ist man ja erstens Frage bei psychischen Störungen, ob es überhaupt eine Rolle spielt. Aber sagen wir, in der Körpermedizin kann man ja annehmen, dass da bestimmt viele eine Rolle spielen bei der Krankheitsentstehung. Aber dann so komplex, allein schon auf der Ebene von der Zahl der Gene mit ganz kleinen Wirkungen, wie du auch gesagt hast, durch Umwelt, das ist auch Käse, ist jetzt etwas salopp gesprochen. Ja, ganz kurz, genau. Also der Holzbühr hat gerade letztes Jahr, 2009, ein Buch rausgebracht, populärwissenschaftlich, was personalisierte Medizin oder mein Weg zur personalisierten Medizin heißt. Ich würde das so wahrnehmen, dass sie das pushen gerade, einfach auch, um da Forschungsmittel akquirieren zu können und in diese Richtung zu gehen. Was ich nochmal besonders finde, da sich jetzt gerade diese systemischen und komplexen Modelle in der Genetik, die waren ja immer schon lange präsent, aber waren immer auch umstritten und sind ja erst in den letzten Jahren im Prinzip auch da zum Standard geworden, so, ne, dass man daran nicht mehr vorbei kann. Das setzt sich jetzt erst Stück für Stück um. Da muss man noch sagen, psychiatrische Genetik ist der normalen Genetik immer einen Schritt hinterher. So, ne? Also auch da kommen die Diskussionen ein bisschen später an. Und da kann man dann sozusagen sagen, ich würde schon sagen, dass gerade diese Kombination von mehr Komplexität und dann das individualisierte, also diese Interventionsmöglichkeiten in dieser individualisierten Medizin einzubauen, dass das schon was ist, was so schön zusammenpasst. Gerade in einem Bereich wie Psychiatrie oder dann in Richtung auch Psychologie, wo man eben auch die Praxis immer gleich mit am Hacken hat, weil die Forschung, die man macht, an kranken Personen ist und die nicht eine rein medikative Interventionsebene bedeutet, sondern dieses Psychosoziale eben auch. Deswegen würde ich sagen, ist da auch dieses Bild nochmal vielleicht auch attraktiver und wird dann nicht so schnell verschwinden oder nicht so vom Tisch gewischt werden wie in einer medizinischen Forschung, wobei ich finde, dass das auch da stärker wird durch diesen Fokus auf Prävention und dieses Reinnehmen dieser psychosozialen Ebene, meiner Ansicht nach auch in der Körpermedizin. Da könnte man auch nochmal nachgucken. Ich mache hier. Das ist weggeworfen, ne? Das ist doch ein Widerspruch. Ja, das ist ein Widerspruch. Genau. Ich finde es auch interessant, dass der Holzbühr da kein Problem hat, diese Sachen zu reflektieren und es einfach noch 40 Jahre weiter in die Zukunft zu verlangen. Ich hatte. Achso. Und zwar wollte ich einfach nur eine kurze Anmerkung, ich halte es für relativ naiv, was die Leute, also dass sie davon ausgehen, dass es erstens mal nicht so schnell käme. Ich glaube, Test ist auch was Wunderbares sozusagen. Also Test ist so, so unverantwortlich. Also ein Test, der geht woanders hin und solche Sachen. Und das andere ist auch wieder aus meinem Arbeitsgebiet, so nach dem Modell, ich mache vor Hift-Testberatung und nach Hift-Testberatung. Und es ist einfach so, es ist kein schöner Job. Weil der ist, also, und das wird kommen. Also das heißt sozusagen diese Verschränkung zwischen erstens mal medizinisches Wissen zu haben, den Leuten das vermitteln zu müssen. Sie machen einen selber zu einem Richter. Das heißt also sozusagen, es werden Leute vor allem sitzen, die einen dann signalisieren, auch schon ihre Scham, das ist so nach dem Motto, ich habe mich falsch verhalten, ich habe zu viel Stress gehabt und es ist damit zu rechnen, dass es mir und was weiß ich schlecht geht. Letztendlich fängt man es dann noch auf, hat den medizinischen Kontext dabei und produziert Einzelverantwortlichkeiten, die ja auch keine Handlungsmöglichkeiten mehr eröffnen. Also ich kann mit den Leuten die nicht mehr verhandeln. Also wie soll es auch gehen? Ich würde jetzt noch ein paar reinnehmen und dann du was? Ja, das ist, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Also ich habe mich dann schon gefragt, warum sozusagen gerade jetzt diese Zwischenstufe mit der Vulnerabilität irgendwie sich durchsetzt, auch wenn es sozusagen die Entwicklung in der Genetik schon länger als Hypothesen irgendwie gab. Und sagen, es tatsächlich ein gesellschaftliches Problem gerade haben mit zunehmenden Depressionen, Burnout-Syndrom und so weiter, weil sozusagen die Anforderungen gerade sozusagen häufig bei vielen Leuten die Kapazitäten übersteigen. Und anstatt zu sagen, wir haben hier irgendwie ein Problem einer menschenfeindlichen Ökonomie irgendwie, zu sagen, jetzt muss man hier irgendwie Stressmanagement machen und dann auch noch sozusagen Risikogruppen ausmachen, wer darf was machen und wer ist wie belastbar. Und da eben vermehrt auf die Leute zu gehen und sie selber dafür verantwortlich zu machen, dass sie irgendwie psychisch im Reinen bleiben, anstatt sozusagen ein gesellschaftliches Problem da zu sehen. Okay. Also ich finde es insofern interessant, weil früher sozusagen man noch irgendwie, glaube ich, den genetischen Determinismus als Legitimationsideologie irgendwie mehr gebraucht hat, nach dem Motto, das passiert nicht durch das, was wir hier tun, sondern das passiert von Natur aus und jetzt sind wir quasi einen Schritt weiter und es fragt niemand mehr nach Gesellschaft, sondern nach individueller Verantwortung, dann brauche ich auch keinen Determinismus mehr, um zu erklären, was passiert. In Ergänzung zu meinem Vorredner, also ich arbeite in der Beratungsstelle im psychiatrienahen Bereich, zu der Frage gemacht ist, muss ich sagen, dass ich das extrem relevant finde für meine eigene Arbeit, wie gesellschaftliche Diskurse über Gesundheit und Krankheit laufen. Und die Erfahrung, die wir machen, ist, dass es für das Selbstbild der Besucherin extrem wichtig ist, ob das als genetisch definiert wird oder sozial oder was auch immer. Und diese Genfrage wird in unserer Arbeitspraxis kaum diskutiert, aber diese Idee von der posttraumatischen Belastungsstörung, die ja auch sehr biologistischer Ansatz auf psychische Erkrankung ist. Und das macht natürlich ganz viel aus. Und das macht was aus mit dem Selbstbild der politischen Organisation, die völlig entpolitisiert wird. Macht auch was mit den Therapiemöglichkeiten aus. Und dieser sehr verständliche Wunsch von Menschen, die akut leiden, ich möchte, dass etwas an mir behandelt wird innerhalb von 3-6 Monaten, damit ich es wieder gut, damit ich gesund bin, damit ich es mir besser mache. Wahrscheinlich ein Wunsch wird dann verpackt in diese ganzen neuen Traumatherapieformen, die jetzt ganz stark gekommen sind. Und wäre vielleicht nochmal eine Frage, wie PTBS dann mit diesem Genforschungsgrund zusammenpasst. Das ist ja die Idee, dass dann Uhrzeit in Uhrzeitbildung wird immer Sachen gespeichert. Ich habe verstanden, aber ich finde es extrem relevant. Ich schreibe mir das auf, ich würde jetzt alle, weil wir sind schon ein paar Minuten drüber, alle mal dran nehmen und dann antworten. Ich habe jetzt eine enorme Diskrepanz wahrgenommen zwischen der Reflexion der Experten und den Auswirkungen, die es tatsächlich zum Beispiel in solchen Fallbeispielen für Individuen hat, die Möglichkeiten haben. Ich bin ein bisschen überrascht, dass diese Experten auf dem Gebiet jetzt sagen, ja, irgendwie hat für mich keine Relevanz, weil die Relevanz hat es ja immer dadurch indirekt, dass sie mit Patienten oder Patientinnen zu tun haben werden, diese Möglichkeiten bald immer mehr haben. Und ich bin ein bisschen erschrocken, dass die, vielleicht liegt es in einer Fragestellung, die du denen konkret gegeben hast, aber dass sie zumindest gesagt haben, okay, ich glaube persönlich für mich, in meiner Arbeit hat es nur die Auswirkung, dass ich Menschen dabei helfen muss, mit diesen Möglichkeiten umzugehen. Und das sehe ich halt im Moment gar nicht. Also diese Diskrepanz zwischen objektiv auf die Population, auf die Schwierigkeiten des testbezogenen Kriterien und dann dem Individuum, was eben einfach sagt, so ich habe vielleicht diese Möglichkeit. Und da frage ich mich einfach, also auch, ob da nicht jetzt für angehende Therapeutinnen oder auch für kritische Psychologen ein ganz wichtiger Punkt ist, einfach zu überlegen, was geht und was wird auf Individuen abgeladen und was können wir da auch zu sagen. Deswegen habe ich, also ich fange jetzt doch nochmal an, ein paar Antworten zu geben. Genau deswegen habe ich ja vorgeschaltet, so ein bisschen diese Ebene, was ist eigentlich da in diesen Genmodellen der Fall, und auch, das würde ich sagen, wäre so für mich eine klare Unterscheidung zwischen einem also eindeutig bestimmbaren DNA-Sequenz, die mit einem Krankheitsbild zusammenhängt, hundertprozentig, auch wenn wir die Prozesse nicht verstehen, dazwischen hängt, mehr oder weniger hundertprozentig, auch da sind Unsicherheiten entstanden, habt ihr gehört, mit den intermediären Varianten. Das ist sozusagen, da geht es dann darum, diese Leute mit ihren Möglichkeiten psychologisch oder wie auch immer psychosozial zu beraten. Bei mir, bei meiner Frage ging es nur um psychische Probleme, Problemsituationen und Praxis, Beratungspraxis, die sich damit beschäftigen. Es geht nicht um diese psychosoziale Praxis im Bereich genetischer Diagnostik, sondern es ging um diesen Bereich Psychologie und Psychotherapie, wie wir es im weitesten Sinne uns vorstellen, inklusive Psychiatrie. Das heißt, ich habe nach Bedeutung für Schizophrenie, für Depressionen, für Alzheimer, für Trauma, für diese Geschichten gefragt. So, selbst Alzheimer sozusagen nur am Rande, ja, sondern wirklich auch da eher sozusagen diese psychodynamischen Entwicklungen. Und da ist, also sagen auch alle psychiatrischen Genetiker, die ich kenne, dass sie das, selbst der Holzbild, dass sie kein einziges Gen haben und keine eindeutige DNA-Sequenz. Sie haben Hinweise, das sind diese bekannten, signifikanten Korrelationen auf Einzelne, aber sie haben das nicht. Und diese genetischen Tests, deswegen das Jahr 2050 statt 2010, sind wirklich weit in der Zukunft. Auch aus ihrer Perspektive, aus denen, die konkret daran forschen. Das heißt, die Frage, sozusagen, da geht es schon auch um die Frage, sehen wir einen Zusammenhang zwischen psychischem und Genetik? Ganz kurz zu diesem relativ naiv, naja, ich würde ja eher sagen, das beantwortet das so ein bisschen in diese Richtung, ne? Irgendwie, das sind auch diejenigen, die an dieser Forschung beteiligt sind, teilweise zumindest, und ich glaube, dass sie das eher realistisch einschätzen und das mit diesem Umbruch in der Genetik zu tun hat. Aber auf Hinweisen kann man, glaube ich, schnell Verantwortlichkeit machen. Ja, natürlich. Mit der Verantwortlichkeit finde ich auch gar nicht die Frage. Das ist aber, finde ich, eine andere Ebene der Diskussion. Da sind sie aber auch interessanterweise eben nicht. Also ich fand es interessant, dass das zum Beispiel bei denen nicht so stark ist. Dass sie diese, ja, können wir ja weiter diskutieren. Zu diesen PTSD-Geschichten, der Holzbild forscht genau dazu. Der macht unter anderem Genexpressionsanalysen in Gehirn von, in Gehirnzellen oder ich glaube, ich habe mir nicht genau angeguckt, wie sie die Studie angesetzt haben, aber sie untersuchen Leute, die beim 11. September traumatische Erlebnisse haben und haben versucht sozusagen die DNA-Struktur von denen zu vergleichen. Ach ja, genau, mit diesen neuen Chips, jetzt weiß ich. Die DNA-Struktur von denen zu vergleichen mit den DNA-Struktur, also von denen, die psychotraumatische Problematiken hinterher entwickeln, mit denen zu vergleichen, die das nicht tun. Die, ne? Und sozusagen versuchen da Sachen zu finden und diese ja, aber haben behaupten auch, das ist noch nicht, also ich finde, ich konnte das noch nicht nachvollziehen, aber behaupten auch, dass sie da sozusagen mittlerweile eine Möglichkeit haben, wenn sie ein Mittel geben, das dann diese traumatischen Erlebnisse, also eine Art Medikation, die in diese Genregulation eingreift, dass dann diese traumatische Problematik nicht auftritt oder nicht so stark auftritt oder abgemildert wird in der Zukunft. So. Endlich. Ja. Dann können wir uns allen möglichen Kriegserlebnissen aussetzen. Und, so. Das ist aber, wie gesagt, echt im Erforschungsstadium. Der macht da gerade total Werbung für. Ne? Das ist so, damit ihr das wisst. Da gibt es Leute, die stellen das in Frage, aber das ist so eine Auseinandersetzung. Ich habe jetzt dich noch auf der Liste. Ja, ich wollte eigentlich vor allem fragen, welche Tests denn irgendwie greifbar sein können. Weil ich wundere mich immer, also ich habe selbst vor 1990 Humangenetikprüfung gemacht als Hauptfach in Biologie und habe damals noch gelernt, dass Schizophrenie eindeutig eine Krankheit ist, monogen bedingt, aber man hat das Gen noch nicht. dann ein paar Jahre später hat sich das ja aufgelöst, Alzheimer übrigens auch, ja. War damals auch ganz klar. Das hat sich mittlerweile aufgelöst, trotzdem ist diese psychiatrische Genetik ja nach wie vor hochrelevant. Ich frage mich immer, was ist denn psychiatrische Genetik? Weil wir haben Patienten gehabt, die können sie nicht, weil sie dazu haben sie nicht nichts beizutragen bisher. Und trotzdem gibt es da so, also ist da irgendwas in der Pipeline, wo man damit rechnen kann, dass da was kommt, oder ist es wirklich völlig im nebulös noch? Ich glaube, es gibt, also das eine ist diese Richtung mit dem Holzfäller, der sagt, er hat da eine DNA-Sequenz gefunden, die an dieser Traumageschichte mit beteiligt ist, die unter Stressinduktion oder Traumainduktion. Was machen Sie dann? Würdest du dann vorher prüfen, bevor Sie. Das ist halt die Frage. Also nee, diese Medikamente geben irgendwie wahrscheinlich, die dann ein Risiko haben oder so, wenn Sie das dann entwickeln können. Ich habe nur einen Anmerkung, dass das Ganze mit Dopamin ist auch eine Hypothese. Ja, ja, genau. Hypothese. Also, die wissen weder, was in dem genetischen Bereich noch in dem Hirnstoffwechselbereich, geschweige denn, dass irgendwelche Hirn getestet werden im Krankenhaus, ob denn der Dopaminspiegel erhöht wäre, gerade dann gerne gegeben oder so. Genau. Und das andere, was der Fall ist, dass sie zurückgehen quasi wieder zu so Zwillings- und Familien- und Adoptionsstudien, weil sie mit diesen ja groß angelegten epidemiologischen Verfahren versuchen, sozusagen das allgemeine genetische Risiko oder die genetische Vulnerabilität zu erfassen, weg von der DNA-Sequenz zu kommen, weil die ist anscheinend, wenn man methodisch sauber arbeitet, eben total unklar und unbenutzbar. Und dann gehen sie sozusagen wieder einen Schritt zurück und die Hauptargumentation, überhaupt so eine genetische Relevanz nach wie vor präsent zu machen, sind eine Aneinanderreihung von auf der einen Seite Ergebnisse von Familien- und Zwillingsstudien plus meist unterfüttert durch ein paar signifikante Korrelationen und dann sozusagen noch ein funktionelles Modell aus diesen alten, unter anderem Dopamin-Hypothese oder so, aus diesen alten Krankheitsmodellen rangebastelt. So, das ist sozusagen diese Legitimation, da weiter genetische Forschung zu betreiben. So, es sind aber auch die Leute, sozusagen, mit denen ich zumindest sprechen konnte, auch hier der Wolfgang Mayer aus Bonn, das ist einer der führenden psychiatrischen Genetiker in Deutschland, die sind da schon nach wie vor so offen, dass sie sagen, sie haben kein Gen. Ne? Also sie haben kein Gen, aber sie schaffen es eben über diese, und da finde ich, ist dieses Konzept der genetischen Vulnerabilität sehr zentral, weil sie damit im Prinzip so einen Platzhalter haben, wo sie immer sagen können, was auch immer an Komplexität da entdeckt wird, können sie quasi einbauen in ihre Modelle und wenn sozusagen so genetische Hinweise auf eine genetische Verursachung entstehen, dann können sie da versuchen einzuhaken. Und dann habe ich noch eine Ergänzungsfrage, wo kommen denn jetzt wissenschaftlich von der Basis her, die Zahlen her, 80% genetisch oder 20%, was weiß ich, genetisch, 30% familiär, 40%, was weiß ich was. Zwillings- und Familienstudien, Heritabilitätsberechnung. Immer noch. Ja, immer noch, da hat sich auch nichts geändert. Ja. Und dann sind es aber im Grunde die alten Zahlen. Ja. Ja, das kannst du auch gucken. Findest du auch. Ist es nicht also einfach nur eine Verständnisfrage? Ja. Test noch, ganz kurz. Ein Test, auf den Sie jetzt positiv sich beziehen, ist dieser Stoffwechseltest, dass bestimmte Medikation schneller abgebaut wird, bei manchen Leuten und bei anderen nicht. Das ist sozusagen, ja. Da sagen Sie. Haben Sie gelernt, Schizophrenie weltweit stabil, was war das, irgendwie 2% oder 1%? Ich habe es irgendwie vergessen. Also es wird doch auch irgendwie auf epidemiologischen Werten basierend. Ja. Also es ist sozusagen nicht erforscht, sondern es gibt diese Stabilität und dann wird eine Genetik angenommen. Das ist auch, auch eine Ebene, auf jeden Fall. Ja. Das fällt mir in so einem Bereich, dass wenn so eine Hypothese entsteht, es wäre mal wieder irgendwie ein Ansatz auf vielleicht eine Erhellung der Schizophrenie, genetischen Kindheit, genetischen Kindheit, Schizophrenie. Dann bringen wir also ganz schnell durch, dass der Wissenschaftler wieder negiert und sagt, ich habe bestimmt, aber ich glaube nicht, dann müssen wir nicht davon nichts zu hören. Das haben wir gesagt. Also, bei den ganzen Videos jetzt alle wissen und so weiter, wenn man eine angebliche psychische Krankheit hat, dann wieder mal das Kontraktiv zu spielen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich muss jetzt leider gehen. Aber ihr könnt hier gerne weiter.